Playback ist eine Musiksendung und keine Skatrunde. Ich dachte eigentlich eher an... Sequenz, lateinisch. Hymnusähnlicher Gesang in der mittelalterlichen Liturgie. Naja, mit Musik hat das schon zu tun, aber wenn ich mir vorstelle, was für ein Playback wir heute haben, also mit Liturgie liegen wir da wohl nicht ganz richtig. Nein, ich dachte an... Sequenz, lateinisch. Wiederholung eines musikalischen Motivs auf höherer oder tieferer Tonstufe. Na bitte, warum nicht gleich so? Und bevor ich jetzt wieder geistige Verrenkungen mache, um das zu übersetzen, hören wir lieber einfach mal ein paar typische Sequenzen. Ich glaube, das war deutlich. Und das Schönste dabei ist, da war eigentlich schon alles drin, was wir heute brauchen. Motiv, Wiederholung und verschiedene Tonstufen. Wo denn? Das will ich ja gerade erklären. Fangen wir mal mit dem Motiv an. So ganz unbekannt dürfte dieser Begriff ja nun auch nicht sein. Wer malt oder fotografiert, weiß natürlich, was das ist, ein Motiv. Zum Beispiel eine Burg oder die Oma oder ein Schmetterling. Nun kann man so eine Burg natürlich von vorn, oben, unten, total oder im Detail zeichnen. Das Motiv bleibt immer das gleiche, nämlich die Burg. Auf dem Bild ist sie dann eben groß oder klein, oben oder unten, je nachdem. Tja, und in der Musik ist das ganz ähnlich. Motiv, lateinisch. Kleinste gestaltbildende Einheit innerhalb eines Themas. Herr Kapellmeister, bitte unsere kleinste gestaltbildende Einheit. Tja, mit so etwas gestaltet man ein Rock'n'Roll. Denn dass es um etwas Ähnliches heute geht, ist ja wohl klar, oder? Nö, wieso? Na, wie würdest du denn das hier nennen? Das rockt doch ganz gut los. Naja, es geht. Lass es mal nicht Olaf hören. Der hat sich unseren Playback-Rock'n'Roll nämlich ausgedacht und ist, wie alle Komponisten, ziemlich empfindlich. Mimose. Na, na. Was man, glaube ich, bei diesem Stück auch gut hören konnte, waren die Sequenzen in der Melodiestimme. Jedes Mal ein bisschen höher, aber immer wieder die gleiche Folge, das gleiche Motiv. Das spart natürlich eine Menge Arbeit rein, vom musikalischen Einfall her gesehen. Nun sollte man aber den Komponisten nicht als Faulpelz sehen. Solche Sequenzen haben nämlich eine ziemlich wichtige Aufgabe. Anders als bei einem Bild, das man mit einem einzigen Blick zumindest oberflächlich überschauen kann, ist das in der Musik nicht möglich. Erst wenn man eine gewisse Zeit zuhört, hat man einen Eindruck, wie das Stück geht. Wenn dann nun aber die Melodie ständig neue Töne hat, kann es leicht passieren, dass man nach kurzer Zeit den Anfang schon wieder vergessen hat. Damit man sich nun leichter erinnert, werden eben ganz bestimmte Teile wiederholt. Jeder kennt ja den Refrain. Refrain, französisch, der Rückprall. In regelmäßigen Abständen wiederkehrende gleiche Laut- oder Wortfolge in einem Gedicht oder Lied. Im Deutschen nennt man ihn auch Kehrreim. Weil er so schön sauber macht? Nein, weil er immer wiederkehrt. Und das tut er, damit man schon beim zweiten oder dritten Hören mitsingen kann. Ja, aber nicht muss. Du kannst es ja bleiben lassen. Aber beim Refrain geht es um die exakte Wiederholung. Bei der Sequenz, und die wollen wir nicht aus den Augen verlieren, um die Wiederholung auf einem anderen Ton. Denken wir noch einmal an unser Bild. Man könnte natürlich den Schmetterling zweimal genau gleich malen. Oder den einen in Rot, den anderen in Blau. Sieht auf jeden Fall bunter aus. Obwohl die Falter sonst völlig identisch sind. Genau das passiert auch bei den Sequenzen. Wir wiederholen eine Tonfolge, ein Motiv, und geben ihr nur eine andere Farbe, indem wir ein bisschen höher oder tiefer beginnen. Ganz einfach. Nee, finde ich nicht. Na gut, ist vielleicht auch besser, wenn ich noch einmal ein Beispiel gebe. Nehmen wir einfach mal dieses Motiv. Das ist also ein Baustein irgendeines Songs. Nun fange ich einfach eine Taste höher an. Klingt fast wie vorher, aber eben ein bisschen höher. So, und nun noch eine Taste weiter. Das können wir nun so lange treiben, bis das Keyboard zu Ende ist. das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Aber es war im Prinzip richtig. Das kann man natürlich nun auch mit der tieferen Taste machen. Oder man nimmt jede zweite Taste. Nur die eigentliche Figur. Figur, lateinisch. Erstens, geometrisches Gebilde. Zweitens, geschlossener Bewegungsablauf beim Tanz. Drittens, sprachliche Kunstform mit rhetorischer Wirkung, die oft abweicht vom üblichen Sprachgebrauch. Ist ja gut. Irgendwie ist unser Lexikon heute nicht so ganz bei der Sache. Playback heißt die Sendung und da geht's um Musik. Was ich meinte war, die jeweilige Notengruppe bleibt erhalten. Das hat eben den Vorteil, dass der Zuhörer sich das Motiv leichter merken kann, ohne dass es langweilig wird. Bei unserem Rock'n'Roll haben wir das Sequenzieren ein bisschen übertrieben. Aber wenn ich an unsere heutige Mitmachaufgabe denke, dürfte das andererseits recht hilfreich sein. Übrigens, Mitmachaufgabe. Jetzt wird so langsam Zeit, den Kassettenrekorder oder die Bandmaschine auf Aufnahme zu stellen, wenn es noch nicht passiert ist. Klar, dass es heute darum geht, zu unserem Stück ein paar Sequenzen zu singen oder zu spielen. Dafür haben wir extra einen Teil freigelassen. Am einfachsten ist es nun natürlich, die Melodie nachzusingen. Aber es bringt bestimmt mehr Spaß, sich mal selbst eine kleine Figur auszudenken, mit der man dann herumprobiert, bis sie zu den Akkorden passt. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, naja, so schlimm ist es auch nicht, die Profis haben da auch ihre Schwierigkeiten. Gib mir doch mal das Band rein. Naja, ein Phil Collins war das wohl gerade nicht, aber ich muss das natürlich auch erstmal ein bisschen üben. Auf der Gitarre ist das Spielen von Sequenzen auch nicht so einfach, weil man immer die Saite wechseln muss. Leichter geht schon auf dem Klavier, da springt man eben einfach eine Taste höher oder tiefer. Am leichtesten fällt es einem aber wohl, wenn man singt. Allein schon deshalb, weil man nicht erst lange die Taste suchen muss. Wer nämlich versucht, die Aufgabe mit Klavier oder Gitarre zu lösen, stellt bald fest, dass bei weitem nicht alle Tasten gut klingen. Womit wir auf eine Schwierigkeit stoßen, die etwas mit der Tonleiter zu tun hat. Was ist denn eine Tonleiter? Tja, wie es der Name schon sagt, eine Leiter von Tönen. Naja, so schlau bin ich auch. Aha. Was ist das denn hier? Aha. Eine Tonleiter? Nein, das ist ein gebrochener Akkord. Aber das hier ist eine Tonleiter. Gespielt nur auf den weißen Tasten vom Klavier. Die schwarzen Tasten gehören nicht dazu. Jedenfalls nicht in dieser Tonart. Ach so. Darum passen Sequenzen, die auf den schwarzen Tasten beginnen, auch nicht zu der Tonart. Jedenfalls, wenn man nicht etwas schräge Klänge haben will. Im Jazz ist das allerdings sehr beliebt. Manche Musiker benutzen dies chromatische Spiel geradezu als Markenzeichen. Was ist denn chromatisch? Chromatisch, griechisch. In Halbtönen fortschreitend. Verstehe ich nicht. Ist doch ganz einfach. Man spielt eben auf allen Tasten, schwarzen und weißen, ohne Rücksicht auf die Tonart. Das klingt ziemlich chromatisch. Stimmt schon. Und für unsere Mitmachaufgabe ist diese Chromatik auch nicht unbedingt nötig. Obwohl, wer will, das ist ja das Gute bei Playback, der darf es natürlich versuchen. Und damit wird's jetzt endgültig ernst, denn nun kommt der Playback-Rock'n'Roll in voller Länge. Mit dem Mitmachteil in der Mitte. Also, Achtung, Aufnahme, es geht los. Na, alles gut aufs Band gekommen? Hoffentlich. Sonst wird's mit dem Mitmachen wohl etwas schwierig. Hier nun noch einmal für alle Kassettenrekorderbesitzer der Hinweis, wie es gemacht wird. Das Playback auf einem Rekorder abspielen, in ein zweites Gerät eine Leerkassette einlegen und über Mikrofon die eigenen Aktionen dazu aufnehmen, bis es gut klingt. Dann absenden an NDR Schulfunk, Playback, Rotenbaumchaussee 132, Hamburg 13. Wir sind schon gespannt, was für Kunstwerke diesmal über unsere Redaktionslautsprecher tönen werden. Ob da wohl was kommt? Na, möchte ich doch wohl sehr hoffen. Und die meisten wissen es ja mittlerweile, jeder, der uns eine Kassette oder ein Band zuschickt, bekommt unsere Mitmachurkunde und die in demokratischer Abstimmung von Dieter, Olaf und mir ermittelten besten 10 werden vor dem nächsten Playback am 7. April vorgestellt. Hoffentlich springt dann das Auto an. Das lässt dir wohl gar keine Ruhe. Naja, viel Spaß, nur Mut und nix wie ran. Bis dann. Tschüss. Sequenzen, unsere Musik zum Mitmachen. Der Einsendeschluss für eure Kassetten für Playback ist der 24. März. Also bis zum 24. März, das ist heute in 4 Wochen, müssen die Kassetten oder Bänder hier sein. Jeder kann mitmachen. Wir wünschen viel Spaß und viel Erfolg. So, nun haben wir noch ein wenig Zeit und bis zu unserem Schulfunk für alle machen wir noch eine ganz kurze Pause.